wieder gibt's eine Schlumpfenparty. Ihr habt schon drauf gewartet, wann die fette Fete startet. Und jetzt geht es los. Wie auf jeder guten Fete gibt es immer viele Aktivitäten. Ihr könnt näher treten. Unsere Lose sind alle ohne Nieten. Und was wir so bieten, ist für alle unsere Gäste nur das aller, allerbeste. Start und Ziel. Ein Rennen durch den Schlumpfenwald. Bei uns gibt es nur erste Sieger. Rap und Pop und Rock'n'Roll.